Thank you. Pflicht erfüllt. Dem Schöpfer haben wir gedankt. Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens. Ich leite dich und jeder Schritt weckt neue Freude in unserer Brust. Zeigt Wunder überall. Erkennen sollst du dann, welch unaussprechlich Glück der Herr uns zugedacht. Ihn preisen immer da. Weihen Herz und Sinn, komm, folge mir, folge mir, ich leite dich. Zur Seite fließen sanft die Stunden hin. Jeder Augenblick ist Wohne, ist Wohne. Sorge, keine Sorge triebe sich. Alle Gattin, jeder Augenblick ist Wonne, keine Sorge triebe sich. den Früchte Saft. Bereitet ist der Blumen süßer Duft. Der Morgentau, der Abendtau, der Früchte Saft. Ihr sollt.